Folge 3 von 24. Willkommen zurück bei Mord im Wüstenexpress. Nun ja, im Wüstenexpress. Liebe Freunde, da bin ich wieder, euer Zugbegleiter der Herzen. Der ein oder andere von Ihnen wird mich schon im Zug erkannt haben. Für alle anderen, ich bin der Herr Olaf. Und ich werde euch auf dieser Reise begleiten. Es geht per Express in die Wüste. Und jetzt solltet ihr alle mal kurz nachdenken, wer euch dahin geschickt hat. Kleiner Witz, kleiner Scherz. Aber mit der Deutschen Bahn landet man schon mal schnell in der Wüste, auch wenn man da gar nicht hin wollte. Aber Spaß beiseite, Sie haben das ja tatsächlich gebucht. Endlos Sand, tagsüber heiß, nachts schweinekalt. Alles eine verdammt trockene Angelegenheit. Da hoffen wir mal, dass der Speisewagen bis zu unserem Ziel- und Endbahnhof durchhält und uns nicht schon auf halber Strecke die Getränke ausgehen. Und wenn jetzt alles gut geht, dann gibt's einen Ruck. Und dann nimmt die Fahrt des Wüstenexpresses ihren Lauf. Ich wünsche eine angenehme Reise. Entschuldigung? Entschuldigung? Für was? Sie war noch gar nicht dran. Ich habe zunehmend das Gefühl, das entgleist Ihnen hier gerade alles. Was, mir? Nein, Ihnen. Ich war noch gar nicht zu. Habt ihr es bald? Ja, ja. Sie sind heillos überfordert. Wer? Ich? Sehen Sie sonst noch wen hier im Studio? Ja, den Regisseur, den Toningenieur, Herrn Olaf Friedrichsberg. Na, die setzen nur um, was wir hier drin erzählen. Ich sehe nicht mal das, haben Sie kapiert. Und darum schlage ich jetzt vor, Sie gehen erstmal 4 Runden um den Block, bisschen frische Luft in die Backen kriegen, dann holen Sie vorne Ihre Papiere ab und klinken sich anschließend am Tresen Ihrer Stammkneipe ein und ordern fix eine Sau-Flatrate auf Schorle-Basis mit Schuss. Ja, gibt's da als Special-Offer zum Nice Price. Und dann hängen Sie im 0,nichts ranzig angeblaut unterm Hocker und Ihr Scheitern hier ist nur noch ein ferner Schatten. Na, sagen Sie mal. Komm, Junge, machen Sie dich. Hier übernimmt jetzt Frau. Das hätten wir ohnehin schon längst tun sollen. Und nicht nur im Studio. Da hinten hat der Maurer ein Loch gelassen. Tschüss, Sikorski. Ich habe Scheitern immer als Chance gesehen. Und nicht genutzt. Und deshalb stehen wir jetzt auch da, wo wir stehen. Herr Haus hat natürlich wieder recht. Ich bin übrigens bis Seite 24 gekommen. Machen Sie jetzt die Tür von außen zu. Meine HörerInnen wollen endlich erfahren, wie es weitergeht. Entschuldigung. Dankeschön. Ich kann nicht mehr. Was? Ich bin von der Schlepperei auf dem Bahnhof nur K.O. Wenn du dich nicht beeilst, bist du gleich nicht nur K.O., sondern auch tot. Wir sind verloren. Eng umklammert und mit geschlossenen Augen erwarten unsere beiden tapferen Streiter ihr unvermeidliches Ende. Friedrichsberg. Ja? Kannst du mich hören? Siehst du mich auch? Nee, ich hab die Augen zu. Und du? Ich auch. Du hörst mich auch? Wie bitte? Ob du mich hörst? Ja, aber ich sehe dich nicht. Mach doch die Augen auf. Kein Grund, mich anzuschneiden. Ich hab dich doch nicht an. Ja und? Was? Wir sind tot. Dafür unterhalten wir uns gerade ganz lebendig. Ja, auch wieder wahr. Und ist sie weg? Die Mumie? Ja, wer denn sonst? Keine Ahnung. Ich hab hier die Augen zu. Bitte mach sie doch auf. Nee, ich kenn das schon. Dann steht die Mumie ganz nah vor mir und beißt mir den Kopf ab. Sie beißt dir den Kopf ab? Keine Ahnung, wie Mumien sonst tun. Ich dachte mit schlechtem Atem. Richtig's. Dann sollten wir sie vielleicht zusammen. Auf drei. Eins, auf drei, zwei. Oder nach drei? Was? Nach drei. Schon so spät? Och, da. Eins, zwei, drei. Wer sind Sie denn? Na, gute Frage, meine Herren. Weiß ich selbst manchmal nicht mehr. Muss am Alter liegen. Gestatten Sie, Sir Lancelot Smith. Abenteurer, Weltenbummler und... Dings. Ja, egal. In 10. Generation. Wie alt sind Sie denn dann? Hä? Wie alt Sie sind? Ja, gute Frage. Auch vergessen. Naja, spielt das eine Rolle? Ich denke nicht. Der letzte Geburtstag, den ich gefeiert habe, das war mein 80. Ja, das ist auch schon wieder 30 Jahre her. Also, herzlichen Glückwunsch, also nachträglich. Hä? Alles Gute, nachträglich. Ja, sehr nett, danke. Wofür? Hab ich vergessen. Ja, aber dafür hatten wir mal 3 schöne Tage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie auf dieser abwechslungsreichen Fahrt ab und an mit Sightseeing überraschen. Jedenfalls im Rahmen meiner durchaus überschaubaren Fähigkeiten. Also, wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen und den Fernstecher scharf stellen, dann sehen Sie das Schiffshebewerk Henrichenburg. Ja, so toll ist es auch wieder nicht, aber es kann ja nicht immer eine Schnitzarbeit aus dem Erzgebirge sein. So, ich darf mich verabschieden. Ach, Moment, wo ist der Knopf? Mit wem hatten wir es jetzt zu tun? Hä? Mit wem wir es jetzt zu tun hatten? Ah, hatte ich das nicht erwähnt? Komisch, mir war eigentlich... Naja, Sir Lancelot Smith, mein Name. Über meine Steckenpferde hatte ich Sie doch auch schon unterrichtet, oder? Oder habe ich das mal eingebildet? Nein, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Genau, Abenteurer, Weltenbummler und Dings. Genau, Dings. Aber wie kommen wir in den unzweifelhaften Genuss, Sie kennenlernen zu dürfen? Ah, ja, das hatte ich vergessen. Sie haben sich ja die Augen zugehalten, ne? Ich habe Ihnen eben das Leben gerettet. Ach was, wie denn? Ich habe diese wandelnde Küchenrolle gesehen und mir gedacht, so angestaubt wie die ist, kann man mit der eh nichts mehr anfangen. Also habe ich die Zugtüre kurz geöffnet und sie mit einem Schritt hinaus befördert. Ich hoffe, das war in Ihrem Sinne. Durchaus. Ja, vielen Dank. Und jetzt? Hä? Und jetzt? Ja, ich würde sagen, Eierlikör in der Bar. Ist ja wohl das Mindeste. Danke für die Einladung. Sir Lancelot, wenn das so ist, es ist uns eine Ehre. Aber gestatten Sie uns zunächst kurz unser Abteil aufsuchen zu dürfen. Diese kleine Verfolgungsjagd. Ja, und die davor. Und die davor. Ja, wir sind ein bisschen gehetzt in unseren Urlaub aufgebrochen und würden uns jetzt ganz gerne kurz frisch machen. Auch untenrum, wenn Sie erlauben. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns dann in einer Stunde in der zugeigenen Bar zu etwas Hochprozentigem. Wir sehen uns gleich in der Bar. Ja, ich erwarte Sie dann dort. Der Zug fuhr gelassen durch die tief verschneite Landschaft zwischen Siegen und Würzburg. Eine herrliche Bilderbuchwelt präsentierte sich vor den Fenstern, wenn man denn rausgeguckt hätte. Bald hatten Friedrichsberg und Dahl auch endlich ihr Abteil gefunden und begutachteten eingehend ihr Domizil. Geräumige, weiche Betten, holzverzierte Wände versehen mit feinsten Schnitzarbeiten. Ein großer goldener Spiegel gegenüber dem Fenster ließ das Abteil noch viel größer erscheinen, als es ohnehin schon war. Davor ein bequemes Sofa, eingerahmt von zwei kleinen Cocktailtischchen, auf denen Art-Deco-Lämpchen die Szene in ein magisches Licht hüllten. Das Badezimmer mit doppeltem Waschbecken und Dusche war ganz aus weißem Carrara-Marmor. Oh, das ist ja durchaus geräumig hier. Also für ein Zugabteil mit 4 Betten. Ja, aber bedenke bitte, dass wir die nächsten Tage hier verbringen werden. Und Straten kommt ja auch noch dazu. Das wird schon schön kuschelig hier. Wo bleibt der überhaupt? Gute Frage. Ich rufe den gleich mal an. Oh, das war entsetzlich warm hier, oder? In der Tat. Ich stehe schon unter Wasser. Ich mach mal kurz das Fenster auf. Nee, lass lieber zu. Hm? Danach ist mir vielleicht zu kalt. Ja, aber jetzt ist es doch zu warm. Hast du doch eben selbst gesagt. Ja, aber später dann zu kalt. Nee, was ist schlimmer? Dass es jetzt so warm ist oder dass es später kalt werden könnte? So weit denke ich doch gar nicht. Denkst du überhaupt? Ja, dass es zu kalt werden könnte. Oh, jetzt zieht es wie Hechtsuppe. Das Fenster ist ja auch offen. Ja, dann mach es wieder zu. Ich lüfte nur ein bisschen, bis es hier drin... Hast du es gesehen? Was? Da! Wo? Draußen! Schnee? Nein. Gegend? Nein, das andere! Umgegend? Der Zug, der gerade neben uns fährt. Ja, den sehe ich. Was soll mit ihm sein? Ach, jetzt ist es zu spät. Er überholt uns. Jetzt werden aber wir wieder schneller. Dann komm schnell, dann kannst du es vielleicht noch sehen. Was denn? Ich glaube, da bringt gerade jemand anderen um. Du halluzinierst doch. Dir sitzt doch die Mumie im Nacken. Jetzt siehst du überall Mord und Totschlag. Meinst du? Ja, mein. Und was ist das? Du meinst da drüben, in dem anderen Zug? Mhm. Soweit ich das durch die Scheibe sehen kann, bringt da gerade jemand anderen um. Aha! Oh. In der Tat stand da in dem anderen Zug in einem Abteil ein großer, dicker Mann mit groteskem Zinken über seinem üppigen Vollbart, die Augen von einer dunklen Sonnenbrille und einem großen Schlapphut verschattet, über dem zusammengesunkenen Körper eines Glatzkopfs und drückte diesem den Hals zu. Das gibt's doch nicht! Doch. Wir müssen was tun. Verflixt noch mal. Wir müssen doch was tun. Wir könnten einen Bestatter rufen. Nee, bloß nicht. Nachher müssen wir noch fürs Begräbnis aufkommen. Lass uns lieber den Zugbegleiter rufen, dass der in dem anderen Zug anruft und dass die dem Glatzkopf dann zu Hilfe eilen. Ich kann unserem Zugbegleiter gerne Bescheid sagen, aber der Glatzkopf da drüben ist leider inzwischen tot. Ach. Der kann ihn höchstens wegräumen. Du könntest allerdings Straten anrufen, dass die Polizei am Hauptbahnhof eine 30 Jahre alte Dame mit Kinderwagen festnehmen soll. Ja, mach ich. Moment mal. Der Bärtige hat den Glatzkopf erwürgt und die Polizei soll eine junge Mutter festnehmen? So ist es. Ja, mit dir gehen doch die Pferde durch. Da galoppiert doch gerade der Wahnsinn bei dir. So jung ist die Mutter im Übrigen gar nicht. Aber sie tut so. Und wie macht sie das? Genauso wie sie zum bärtigen Mann wird, durch Verkleidung. Und ich weiß, wer es war und warum. Och, langsam, langsam. Jetzt mal eins nach dem anderen. Du willst mir weismachen, dass du den Mord in unserem Nachbarzug mal ebenso aufgeklärt hast. Mhm. Ja, dann weißt du ja auch bestimmt, wie das Opfer heißt. Selbstverständlich. Und der Mörder. Mörderin, genau genommen, ja. Und das Motiv kennst du wahrscheinlich auch. Naja, wenn man den Namen hat, dann ist der Rest auch nicht mehr so schwer. Wie soll die Frau denn heißen? Sie soll nicht, sie heißt Silvia Polkarek. Silvia. Augenblick, der Name sagt mir was. Silvia Polkarek. Ist das nicht eine Sportlerin? Synchronschwimmen? Sehr gut, Dahl. Aber woher... Das ist die einzige Sportart, für die ich mich interessiere. Neben der Dressur vom Pferd. Ja, da bevorzuge ich ja eher Sauerbraten. Was? Aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Was soll das denn heißen? Und warum ist der Bärtige Silvia Polkarek? Zunächst einmal das breite Kreuz. Dann der ganz unverkennbar nur umgehängte Bart. Die Nase dazu ebenfalls. Eine recht billige Variante vom Wühltisch irgendeines Kaufhauses wahrscheinlich, das auch Karnevalsutensilien verramscht. Und die langen, schlanken Hände mit den lackierten Fingernägeln. Das heißt doch heute nichts mehr. Also ich sehe inzwischen schon mehr Männer mit Nagellack als Frauen. Aber wie vielen davon fehlt der kleine Finger der linken Hand? Nicht jeder ist der geschickteste Heimwerker. Hast du nicht auch gesehen, dass der linke Ärmel ihres Mantels an einer Stelle, nachdem er offensichtlich leicht eingerissen war, auf die Schnelle provisorisch mit dem einzigartigen Danziger Paarlaufstich genäht wurde? Ehrlich gesagt sehe ich auf diese Entfernung überhaupt nicht gut. Ja. Nah übrigens auch nicht. Und dann ruckelt das hinzu. Also, dieses Detail ist mir leider entgangen. Gut, aber wo Silvia Polkarek aufgewachsen ist und noch immer lebt, weißt du schon. In Paarlaufstich? Gleich nebenan. Danzig. Ach, und der Glatzkopf? Unverkennbar aufgrund einer Narbe am Stirnacken gehört dieses Karneprachtexemplar ihrem ehemaligen Trainer. Nein. Die beiden haben sich gerade erst im Streit getrennt. Und woher weißt du das? Hier. Ich selbst. Ja. Stand heute Morgen in der Zeitung. Sie will weg und er will als Abfindung 60.000 Euro. Eine Summe, die sie wohl nicht aufbringen kann oder will. Jedenfalls sind wir gerade Zeugen geworden, dass sie sich entschieden hat, ihren unliebsamen Trainer so aus dem Weg zu räumen. Friedrichsberg, du verblüffst mich immer wieder. Ja, ich mich auch manchmal, muss ich sagen. Ich mich auch. Weiter geht's mit Folge 4.